Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der RIAS dem guten alten Radio eine 12-teilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen, WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Im zweiten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meul 1988 zusammenstellte, sind wir in der Weimarer Republik angekommen. 1923 gab es die ersten Genehmigungen für Rundfunksender. Ein relativ preisgünstiges Vergnügen in Zeiten wirtschaftlicher Depression. Bald wurde das Radio zur Plattform für politische Kämpfe. Sie werden zum Beispiel Ernst Thälmann und Gustav Stresemann hören. Für die Unterhaltung sorgen unter anderem Claire Waldorf und Ausschnitte aus einem der ersten für den Rundfunk produzierten Hörspiele. Viel Vergnügen. In der Luft los, was ist heute bloß mit der Luft los? Durch die Lüfte sausen schon Bilder, Radio, Telefon. Durch die Luft geht alles drahtlos. Und die Luft wird schon ganz ratlos. Flugzeug, Luftschiff, alles schon, hört, wie singen der Lüfte schwingt. Ferngespräch und Wagen erlos. Und dazwischen saust ein Bild. Es liegt in der Luft eine Sachlichkeit, es liegt in der Luft eine Sachlichkeit, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, was Idiotisches, es liegt in der Luft, was Hypnotisches, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft. Das ist allerdings klar. Ende 1923, es geht nicht mehr raus aus der Luft, das neue Medium. Kaum haben im Deutschen Reich die ersten Sender mit der Ausstrahlung ihres Programms begonnen, da avanciert das Radiohören zum Volkssport. Das liegt natürlich auch daran, dass es nach einer Hyperinflation, man braucht einen Leiterwagen für den Geldtransport, um einfache Dinge des täglichen Lebens einkaufen zu können, im November 1923 eine neue Währung gibt, die Rentenmark. Doch sie ist hart und rar. Und da kommt das Radiohören als ein relativ billiges Freizeitvergnügen gerade recht. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt. ...1923, das Jahr, in dem der zweite Teil unserer historischen Radiorevue beginnt, ist für die meisten Bürger der Weimarer Republik ein bitteres, weil von Armut und Elend geprägtes Jahr. Die Perspektiven sind rundum düster. Nur der Rundfunk macht eine Ausnahme. Mit ihm verbinden sich die kühnsten Träume. Oh, lasst uns ganz des Rundfunks Macht erkennen. In ihm liegt eine wahre Wunderquelle. Wenn durch den Äther zuckt des Senders Welle, wenn sie durchströmt ein Heer von Luftantennen, unsichtbar hält ein liebend Band verbunden rings Stadt und Land, des Erdballs Riesenweiten Balsamen teilend, die vom Völkerstreiten noch unvernarbten tiefgeschlagenen Wunden. Und was kein Staatsmann bisher je vermochte, was immer noch in Herz und Schläfen pochte und brodelnd in der Menschheit Seele kochte, des Rundfunks Allgewalt ist es beschieden, den blutigen Hass in Liebe umzuschmieden, durch Wort und Klang zu bringen Völkerfrieden. Diese sehr gereimte Lobpreisung des Rundfunks stammt von einem Freizeitpoeten namens H. Heinen und erscheint 1927 in der offiziellen Programmzeitschrift der Westdeutschen Rundfunk AG in Köln. Der Radioenthusiast Heinen verspricht sich wie viele andere von dem neuen Medium eine Befreiung aus nationaler Enge. Ein Ende des Zeitalters der Unwissenheit und Vorurteile. Einen, wie Albert Einstein es ausdrückt, Götterfunken zur Befriedung der gesamten Menschheit. Doch vorläufig kommt der Götterfunke zumeist noch aus dem Detektor, einem denkbar einfachen Empfangsgerät ohne Lautsprecher, nur mit Kopfhörer zu benutzen. Es kracht, krächzt, quiekt und rauscht. Von Tonqualität kann keine Rede sein. Aber der angeregten Fantasie genügen zwei mühsam wahrgenommene Instrumente, um sich ein ganzes Orchester vorzustellen. oder ein paar Sätze, um sich von der eleganten Rhetorik eines Vortragenden beeindrucken zu lassen. Es ist ganz einfach ein Wunder. Und dazu noch eines, dass man sich im Gegensatz zum Film selbst für ein paar Mark zusammenbasteln und in der eigenen Wohnung genießen kann. Jedermann ein Pionier, Entdecker und bestaunter Held. Ein Nürnberger Radiopionier erinnert sich. Im Jahre 1923 war ich Maschinenbaulehrling. Musik, beliebig aus dem Äther zu empfangen, erregte uns Lehrlinge damals besonders deshalb, weil man sich den Empfangsapparat selber bauen konnte und nur der Kopfhörer gekauft werden musste. Ein Holzbrett, etwa 30 x 30 cm, war die Grundlage. Es musste zur Isolierung geschellackt und auf Porzellanfüße gestellt werden. Eine Papprolle für eine Spule mit etwa 50 mm Durchmesser und 30 cm lang bekam ich im Papierladen. Steckkontaktbuchsen und gelackten Kupferdraht gab es beim Elektrohändler. Schwieriger war es schon, eine Messingstange zu beschaffen, auf der ein Reiter entlang der Spule gleiten musste, entsprechend der Wellenlänge. Die Seele des Empfangsapparats aber war der Detektor, den man auch selbst bauen musste. Ein Wunderkristall, den es zu kaufen gab, wurde in ein Näpfchen eingebettet und beim Empfang mit einer feinen Nadel abgetastet. Und wenn man viel Geduld und etwas Glück hatte, dann konnte man zum Beispiel eine Ansprache des für den Rundfunk zuständigen Staatssekretärs Hans Bredow hören. Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. Und dann die Kranken, die Krüppel und Blinden, die vom Leben so hart angefasst sind, oder die erste Originalübertragung des Deutschen Rundfunks aus dem Berliner Thalia-Theater. Leha dirigiert Leha. Ein einziges Mikrofon im ersten Rang sorgt für die Aufnahme. Die Reportage vom ersten Autorennen auf dem Nürburgring. Der schwarze Teufel mit den roten Rädern. Der kleine blaue Fisch mit dem roten Kopf hinterher. Raulino auf Mercedes, SSK. Einer nach dem anderen von diesen Helden des Zementes, wie wir sie nennen. Ruß überdreckt im Kampf gegen die Kurven, im Kampf mit der Maschine. Oder eine musikalische Reportage von Bert Brecht und Paul Hindemith zum Ozeanflug von Charles Lindbergh. Ab eines Mannes nehme ich schon mehr Benzin. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege mit dem besten Kompass. Drei Tage habe ich gewartet auf das Wetter. Aber die Berichte der Wetterwarten sind nicht gut und werden schlechter. Nebel über den Küsten und Sturm über den Meer. Eine etwas schlechte Ansprache des Malers Max Liebermann an die deutsche Jugend. Jungs und Mädels, als ich mich eben hier so an das Ding setze, wo ich jetzt hineinspreche, ihr wisst, das heißt Mikrofon, da habe ich mir überlegt, ob das eigentlich Zweck hat, wenn ich jetzt hier rede. Ich denke immer, unsere Jugend, ganz besonders unsere Jungs, denken heute bloß noch an Fußballspielen und an weiter nichts. Ist das so oder ist das nicht ganz so? Ich würde mich natürlich freuen, wenn es nicht ganz so ist. Als ich so alt war wie ihr, war es jedenfalls nicht so. Aber das ist auch schon lange her. Thank you. Besonders geschickten Radiobastlern gelingt es sogar, britische Sender zu empfangen und plötzlich den Royal Garden Blues von Big Spider Becker and his Gang zu hören. Oder gar die Worte des größten Rebellen wider die britische Krone, Mahatma Gandhi. We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. Oder man nimmt teil an der ersten weltweiten Übertragung der Rundfunkgeschichte, die Wagner-Oper Tristan und Isolde, dirigiert von Furtwängler, direkt aus Bayreuth, angeschlossen über 200 amerikanische und europäische Sender. Ein etwas seltsamer Begriff taucht in jenen Pionierjahren des Rundfunks auf, der Radiosportler. Funkfreunde und Bastler lassen sich gerne so nennen, so als ob das Hören und die Herstellung von immer besseren Empfangsgeräten nur mit anstrengender, wenn auch freiwillig geleisteter körperlicher Arbeit verbunden ist. Es entstehen allerorts Vereine und Zeitschriften, in denen man mit neuen Entdeckungen im Äther oder der Technik auftrumpfen kann. Sich für 400 bis 500 Mark einen Apparat mit vier Röhren und einem relativ leistungsstarken Lautsprecher zu kaufen, gilt unter Radiosportlern als faules und protzerhaftes Ignorantentum. 1926 gibt es bereits mehr als 1 Million Rundfunkteilnehmer, die eine monatliche Rundfunkgebühr von 2 Mark bezahlen. Das ist ein durchaus angemessener Preis, wenn man ihn mit den Kosten eines Monatsabonnements einer Zeitung oder Zeitschrift vergleicht. Für die Berliner Morgenpost muss man 2,50 Mark bezahlen. Für die Arbeiter Illustrierte Zeitung 2 Mark. Dennoch beträgt die Zahl der Schwarzhörer damals mindestens 1 Million. Einige tun es aus ökonomischer Not, andere verweigern aus ideologischen Gründen jedwede Zahlung und viele sind erst dann in die Gebührenpflicht zu nehmen, wenn sie von einer Spezialtruppe der Reichspost erwischt werden. Sicherlich ist nicht wenigen das Programm einfach noch zu dürftig, um dafür auch noch zu bezahlen. Trotz großer Worte um die kulturelle Mission des Rundfunks ist der Programmalltag noch recht einfallslos und trist. Da Anfang der 20er Jahre die Technik nur ausreicht, um einen Sender etwa 150 Kilometer weit ausstrahlen zu lassen, wird das Deutsche Reich in 9 Sendebezirke aufgeteilt. Die Reichspost besitzt das Funkmonopol, das Programm wird indessen von privatwirtschaftlich organisierten Rundfunkgesellschaften angeboten. Zumeist engagieren sich kleine und mittlere Unternehmer, die sich entweder als passionierte Radiosportler oder als mutige Investoren verstehen. Als Senderstandorte werden Berlin, Hamburg, Breslau, Leipzig, München, Münster, Stuttgart und Königsberg festgelegt. In Frankfurt am Main ist die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG zu Hause. Als Gesellschafter fungieren unter anderem der ehemalige Fliegerfunker und Fotoartikelhersteller Karl Adolf Schleusner und dessen Schwager Wilhelm Schüller. Etwa 30 Jahre danach, Anfang der 50er Jahre, besucht sie ein Reporter des Hessischen Rundfunks, ganz im wohlanständischen Stil der Zeit. In dem schönen Heim von Dr. Schleusner in Niederrad sitzen an diesem denkwürdigen Tage die Gründer

Mit Aufmärschen, Reden und Straßenkämpfen versprechen Demagogen und Idealisten den Elenden das Paradies aufgeben. Wenn nur, ja wenn nur. Ernst Thälmann. Dass die Metallarbeiter, die Kerngruppe, sind des Proletariat, die vor 10 Jahren aufrichteten, die proletarische Diktatur, die in den verschiedenen internationalen kapitalistischen Ländern sich in den verschiedenen Kriegen gezeigt hat, dass die Metallarbeiter die Elite waren, die mit den anderen Industriearbeitern zusammen die Grundlagen schufen für die großen revolutionären Klassenkämpfe und die Voraussetzungen für die Durchführung des Sieges der Revolution. Frieden zur Sonne, zur Freiheit, Frieden zum lichten Japan, denn aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Sonne. Arbeiterlieder und Märsche, Schlager und Gesänge, Hymnen und Spottlieder steigern in jenen Tagen den Wirrwarr der Gefühle und Überzeugungen. Lassen Kleingeister zu Volkstribunen werden und Schlägertypen zu Führerpersönlichkeiten. Und dann gibt es da noch einen gewissen Herrn Hitler, den partout keiner ernst nehmen will. Hitler, unser Siegikon, kennt sich seit Jahren schon. Eines Tages ging sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der 5. Mast werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Siegikon und stoppt das Blatt. Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt? Da hast du wirklich nichts versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin ganz klein. Ich pass grad so nach München rein. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht gescheit, am größten Dreck hab ich mein Freund. Die Freundschaft kannst du ruhig riskieren, denn unter uns sagt, ich hab nichts mehr zum Verlieren. Wie Sie in diesem Kampf so tapfer bestanden, wollen wir uns alle zu diesem Glauben an deutsche Zukunft bekennen, die das Land am Rhein wieder in Freiheit mit dem übrigen Deutschland kraftvoll vereint. Hierzu beizutragen wollen wir geloben, indem wir rufen, Deutschland, unser teures Vaterland, es lebe! Hurra! Es lebe, hurra! Als wenn es damit getan wäre. Naja, gut, dass es da noch wenigstens den guten alten Sexualtrieb gibt, der für andere, wenn auch zum Teil sattsam bekannte Töne sorgt. Im grünen Klee war ich allein mit Dorothee, die am so sang, so sehnsuchtbang, doch weit und breit war keine Bank. Es fielen Blütenflocken auf ihre Ringellocken und das Gebüsch war trocken und so geschah's im Gras. Ach Dorothee, wenn ich dich seh, spür ich den Duft vom grünen Klee. Immer mehr Frauen lehnen diese Rollenzuteilung ab im grünen Klee oder in der geputzten Küche. Vorsichtig meldet die SPD-Reichstagsabgeordnete Juchatz andere Ansprüche an. Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer. Daraus zieht Claire Waldorf eine radikale Konsequenz. Es weht durch die ganze Historie ein Zug der Emanzipation. Von Menschen bis zur Infusorie, überall will das Weib auf den Thron. Von den Amazonen bis zur Verdrange, raus ein Ruf wie Donald daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Raus mit den Männern aus dem Bau. Und rennt in die Dinger mit der Frau. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Raus mit den Männern aus dem Bau. Und rennt in die Dinger mit der Frau. Aber der Wahlredner Gustav Stresemann lässt sich dadurch nicht beirren. Er will wieder rein in den Reichstag. Innenpolitisch und wirtschaftlich. Das Zeitalter, dessen Bürger wir sind, ist im Großen gesehen noch immer ein Zeitalter der Umwälzung. Unsere Grenzen sind nicht mehr wie einst geschützt. Uns fehlt die Wehr, um Heimat und Haus, Land und Volk zu sichern. Unsere wirtschaftliche Zukunft kennen wir nicht. Unsere Zukunft kennen wir nicht. Unsere Zukunft kennen wir nicht. Kneipe, gleich nebenan, da geht's politisch stets hoch her. 30 Parteien, was willst du mehr? Das einige Deutschland, ist's nur ein Traum? Da tönt ein Lied jetzt durch den Raum. Der Sozialist, der Kommunist, der Zentrumsmann, der Monarchist und wie die anderen alle heißen, in ihrer Worte Widerstreit, gedenken sie vergangener Zeit, wie sie in schicksalsschweren Stunden als Kameraden sich gefunden, wie einer zu dem anderen stand für das geliebte Vaterland. Und Stille herrscht nun in dem Raum. Die Einigkeit ist doch kein Traum. Und lauter klingt es jetzt hinüber, ihr alle seid doch deutsche Brüder. Ein Sonnenstrahl wie Schenk erhellt Deutschland über alles in der Welt. Josephine und sie lässt herunter die Gardine. Heute ist im Trikot sie, doch ich liebe sowieso sie, ob Trikot oder so. Ich hab das Schlüsselloch ihr zugesehen. Josephine, wie bist du schön in der Badekabine. Sag, was machst du, Josephine? Du Es ist eine chaotische Zeit, noch heute schwer zu begreifen. Aber sicherlich ist es als Zeitgenosse schier aussichtslos, einen Überblick zu erhalten. Das junge Medium Radio versucht mit seinen bescheidenen technischen Mitteln angemessen zu reagieren. Mit Hörbildern, die die verwirrende Vielfalt und Widersprüchlichkeit in der Sprache der Zeit wiedergeben. Zum Beispiel eines der ersten aktuellen Hörspiele überhaupt von F.W. Bischoff. Hier wähle Erdfall, wer dort? Einen Augenblick nur, ich bitte ums Wort. Zeit ist Geld, ich weiß es. Zeit ist Trumpf. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme. Aber so ist das Leben, liebe Dame. Es kennt keine Logik, es springt mit uns um. Eins, zwei, drei, der Plumpsack geht rum. Die Meisterschaften von Europa. Die fünfte Nacht des Sechstagerennens. Für den Film entdeckt. Für die Welt verloren. Wie man den Reichstag aufbauen will. Schlagzeilen wie Feuerblitze, gewitternd über der Welt. Die Stimme der Zeit ruft dich an. Was du liest, bist du. Also, was liest du, Mädchen, Frau, Mann? Ich bin bei der 332. Fortsetzung des Romans. Der Roman ist schön. Hört alle zu. Die Vornehmen. vornehme, mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet. Der Frankfurter Sender ist unter seinem Programmchef Hans Flesch besonders aktiv, alle möglichen Sendeformen auszuprobieren. Sonst eher scheue Intellektuelle wie Walter Benjamin, Theodor Adorno oder Paul Hindemith lassen sich auf Experimente mit dem neuen Medium ein. Da es jedoch noch an geeigneten Techniken und Geräten zur Tonaufzeichnung fehlt, muss alles direkt, live, vor dem Mikrofon inszeniert werden. Zum Beispiel Wojciech von Georg Büchner. Zu deutlich, zu laut, da hinauf, komm mit. Die Straße, morgen früh. Fort zu Marie. Was ist? Weißt du's nicht? Sie sind schon alle hinaus. Draußen liegt einer. Wo? Links über das Loch im Wäldchen am Roten Kreuz. Komm schnell, dass wir noch was sehen. Sie tragen sonst hinein. Waldweg am Teich. Sonne. Nun, Herr Wachtmeister. Ein guter Mord. Ein echter Mord, ein schöner Mord, so schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt. Die Sendung Wojciech von Georg Büchner ist beendet. Doch schon bald revolutioniert eine Erfindung aus dem Bereich des Films die Produktionsbedingungen am Rundfunk, der Tonfilm. Mit seiner Tonspur können Aufnahmen tadellos wiedergegeben werden. Doch hören Sie zunächst einmal im Originalton die für damalige Verhältnisse sensationelle Ankündigung in den amerikanischen Kinos. Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Privileged because it's the first living Vitaphone announcement ever made announcing the coming of one of the year's outstanding pictures. What is the picture? Well, of course, you've guessed that I'm referring to Warner Brothers' supreme triumph, Al Jolson, in The Jazz Singer. Now, you are not only going to have the opportunity of seeing Mr. Jolson, but through this marvelous invention, Vitaphone, you are also going to be able to hear him talk as well as sing. And, oh, mammy, how that bird can warble. And now I'm not going to take up any more of your time. Good night. Blue jays, they say, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. You see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you. Oh, no. Yes, she will. You see if she isn't. And I'm going to get you a nice pink dress with your brown eyes. What do you mean, no? Who is telling you? What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Or else you'll wear pink. And, darling, Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky, smiling at me, me, me, me. Die Erfindung der Tonspur, die parallel zu den Zelluloid-Bildern geklebt wird, ist nichts anderes als die Erfindung des Tonbandes. Von nun an werden auch im Rundfunk die kompliziertesten Tonmontagen und Toncollagen möglich. Hans Flesch nutzt sie zu seinem Hörspiel Zauberei auf dem Sender. Das Originalband dieser Sendung ist leider nicht erhalten, aber anhand von schriftlichen Unterlagen hat der Hessische Rundfunk das Hörspiel vor einigen Jahren noch einmal inszeniert. Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden.

dann zieht sie die Jadin zu die Tante. Und was die Herren sind, die machen dann Heckmeck. Und dann sind sie erkenntlich zu der Tante. Das ist ein Ding, das macht mal Spaß, das ist ein Tick. Die Tante ist nicht meine Tante. Ich sag zu ihr bloß Tante Ken. Das ist von Mutter ne Bekannte. Und ich geh gern bei Tanten hin. Mein Mutterkind muss ich belügen. Die gelobt, ich bin jutet Kind. Ich bin so nur, ja macht's vergnügen. Dass da die Kerle so gemeine sind. Bloß ist sie geizig, meine Tante Emma. Wenn ich von ihrer Herrens was haben will, dann wird sie wütend, meine Tante Emma. Denn sagt sie, haltet Maul, sei still. Ich sag, meine Tante soll sich schämen, wenn ich ne Nichte hätt, ich hätt ne offene Hand. Ich seh an dieses scheußliche Benehmen, die Tante ist mit mir nicht richtig blutsverwandt. Die Tante ist nicht meine Tante, ich sag zu ihr bloß Tanteken. Das ist ne flüchtige Bekannte, die liegt mal mit Kerlerin. Die weiß, dass ich so gerne nasche und gönnt mir nicht den kleinsten Spaß. Die steckt sich alles in die eigene Tasche. Was meine Tante ist, das ist ein Aas. Wie derlei Kinderkarrieren enden konnten, besingt Kate Kühl in einem Lied von Friedrich Holländer. Lene Levi lief besoffen nächtlich in den Nebenstraßen hin und wieder aus vor Brüllen. Ihre Bluse war geöffnet, dass man ihre feines Recht unter Menschen und das Fleisch sah. Sieben geile Männlein rannten hinter Lene Levi her. Sieben geile Männlein trachten Lene Levi nach dem Leibe, überlegen, was das kostet. Sieben sonst sehr ernste Männer haben Kind und Kunst vergessen, Wissenschaft und die Fabrik. Und sie rannten wie besessen hinter Lene Levi her. Lene Levi blieb auf einer Brücke stehen, atem schöpfend und sie hob die wirren Blauen. Säufer blickte in die weißen Süßen, Dunkelheiten über den Laternen und den Häusern. Sieben geile Männlein, aber fielen Lene in die Augen. Sieben geile Männlein suchten Lene Levis Herz zu rühren. Lene Levi blieb unnahbar. Plötzlich springt sie aufs Geländer, dreht der Welt die letzte Nase, jauchzend flucht in den Flut. Sieben bleiche Männlein rannten, was sie konnten, aus der Gegend. Trotz allem werden natürlich noch alte Klischees hochgehalten. Vier Worte möchte ich dir jetzt sagen, vier Worte nur. Ich hab dich lieb, was auch geschehen mag in fernen Tagen. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Die 20er Jahre sind zweifellos auch eine sexbesessene Zeit. In der Hauptstadt Berlin werden die neuen Freiheiten der Republik zügellos genossen. Die Revue-Theater überbieten sich mit Heerscharen kaum bekleideter Tanzgirls. Der Gigolo und die Femme Fatale, der laszive Graf und die Dame im Herrensmoking, der aufgeräumte Literat und die größenwahnsinnige Diva. Sie geben den Ton an. Heute steigt das Hausfreund, gibt die Hausfreundin. Dein kleiner Mann ist aber auch verrückt. So? Ja. Warum? Ich finde. Wieso? Warum? Wieso findest du? Tochter Isabel? Das passt mir aber nicht. Nanu. Nanu? Du hast mit ihr betrogen. Hast du mich mit ihr betrogen? Und hast du mich mit ihm betrogen? Hast du mich mit ihm betrogen? Was sind denn das für verwickelte Familienverhältnisse? Wollen wir uns nicht lieber vertragen? Ja, wir wollen uns lieber vertragen. Die dumme, dumme Liebe. Mit der besten Freundin. Und was ein zu kaufen, und was ein zu kaufen, und was zu laufen. Durch die Straßen latschen, um sich auch zu quatschen. Sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin. In der Charelle-Revue von Mund zu Mund singt Hans Wassmann ein Lied, dessen Text von herrlich verwegenem Dada-Unsinn gezeichnet ist. Eins, zwei, dreier, Quatsch mit Eier, Eichenlaub und Mamelucke, Vivat Koks, futsch ist die Spucke. Lehmann, Lady, Lude, Louis, oben hui und unten pfui, schnurre die Burri, töff, töff, töff, Malzkaffee mit Blöff, Blöff, Blöff. Veni, vidi, wim, da hast du den Klimbim. Es liegt in der Luft was Idiotisches, es liegt in der Luft was Hypnotisches, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, es geht nicht raus aus der Luft. Es ist sicherlich nur das Lebensgefühl einer sich in Dekadenz gefallenen Elite gewesen, es als idiotisch und hypnotisch anzusehen, in jenen Tagen zu leben, zu lachen und zu tanzen, sich in einen Taumel der Torheiten zu stürzen, Katastrophen und Krisen zu vergessen und so zu tun, als sei der Tod ein Tango-Tänzer. Aber dank Film und Radio können Millionen im Kopfe mitmachen und sie tun es auch. Das Zeitalter der magischen Medien hat begonnen. Es liegt in der Luft, was Idiotisches, es liegt in der Luft, was Hypnotisches, es liegt in der Luft, es liegt in der Luft, es geht nicht raus aus der Luft. I've got the you don't know the half of it, dearie blue. Ein Hörgenuss aus den USA. In einem Probestudio singt und steppt Fred Astaire, am Klavier begleitet von George Gershwin. Und rein ins Getümmel. 1928 ist das Jahr, das den furiosen Endspurt einer Epoche einleitet. Noch 5 Jahre wird man verrückt spielen. Dass es ein Totentanz wird, befürchten viele, aber keiner will es wahrhaben. 1928 gewinnt die SPD die Reichstagswahl, wird in Großbritannien das Wahlalter der Frauen von 30 auf 21 Jahre reduziert, malt Braque das kubistische Stillleben mit Krug und Otto Dix sein Werk Großstadt. 1928 komponiert Ravel seinen Bolero, entdeckt Alexander Fleming das Penicillin und überquert ein Junkersflugzeug erstmalig den Atlantik von Ost nach West, 6.750 Kilometer in 35,5 Stunden. 1928 veröffentlicht D.H. Lawrence Lady Chatterleys Liebhaber, erhält Albert Schweitzer den Goethepreis der Stadt Frankfurt und macht Walt Disney seinen ersten Mickey-Maus-Film. 1928 fehlen in Deutschland 550.000 Wohnungen. 300.000 sind abbruchreif. Aber Berlin avanciert zur größten und strahlendsten Amüsiermetropole der Welt. Und zu guter Letzt findet in Berlin die Uraufführung der Dreigroschenoper statt, die als Bettleroper zum Welterfolg wird. Und nun hat das Elend endlich Glamour. Ein Ganovenlied wird zum Ohrwurm des Jahrhunderts. Der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mickey's, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten Der Götterfunken aus dem Detektor, den zweiten Teil einer historischen Radiorevue von Lionel van der Meulen. Erstsendung im RIAS am 12. November 1988. Die weiteren 10 Teile können Sie in den Archiven hören, jeweils am zweiten Samstag im Monat. Am 11.07. geht es noch einmal um den Rundfunk in der Weimarer Republik. Am kommenden Samstag erinnern wir an die Lyrikerin Mascha Kaleko. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende.